Das nigerianische nationale Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitee stellte jüngst zum Jahrestag der Verkündung des Gesetzes über die Bodenreform in der DFRK einen Beitrag mit dem Titel Durchführung der Bodenreform in Korea, Lösung der Bodenfrage ins Internet. Im Beitrag wurde hervorgehoben, mit der Realität von Korea, das unter der Leitung vom Staatsführer Kim Jong-un in ein schönes sozialistisches Paradies verwandelt werde, werden die Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Lösung der Bodenfrage in Korea für alle Zeiten glorifiziert.